wenn die Leute gefragt haben, hey, was machst du eigentlich, dachte ich mir, ist doch klar, aber es war niemandem klar, weil ich so viel gemacht habe und halt so ein Allrounder war, der gar keine richtige Wahrnehmung irgendwie hatte. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf die Ideencouch. Heute ist Johannes bei Jan zu Gast. Johannes hilft FreiberuflerInnen und Kleinunternehmen, professionelle WordPress-Websites aufzubauen und zu betreuen. Aber wie kam er eigentlich auf die Idee, sich voll und ganz auf dieses Thema zu konzentrieren? Johannes war jahrelang der typische Allrounder, der quasi alles gemacht hat, vom Fotograf bis zum Fernsehen. Bis er durch LinkedIn merkte, so wird er wahrgenommen. Also spezialisierte er sich. In dieser Folge spricht Johannes darüber, wie er diesen Wandel zum WordPress-Experten gemeistert hat. Jan und er diskutieren, wie er jetzt den nächsten Schritt gehen und seine Erträge durch Produkte von seiner Arbeitszeit abkoppeln kann. Außerdem geht es um wichtige Themen wie Positionierung als Solopreneur, Angebotspakete statt Stundensätze und die Gewinnung neuer KundInnen durch SEO und Content-Marketing. Viel Spaß mit der neuen Folge und wenn es euch gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Johannes, willkommen auf der Ideencouch. Moin, danke moin, für die moin. Einladung. Gerne, gerne. Du bist WordPress-Spezialist, da gehen wir gleich stärker rein. Ich mach mal, diesmal an den Anfang stelle ich mal die Frage, was ist so dein Anliegen? Wieso bist du hergekommen? Was interessiert dich? Damit ich in meinen Fragen versuche, noch fokussierter darauf hinzugehen, damit die Hörer auch mitdenken können. Ich bin halt, wenn ich selber auf mein Business schaue, sehr in so einer Bubble. Ne? Ich weiß, was ich meine, das funktioniert und wie ich drauf bin und so, aber ich habe selten einen ehrlichen Blick von außen von Leuten, die Ahnung haben, weil meine Mutter sagt, alles cool und, und meine auch. Ja. Sagen die bei Söhnen und, meistens. Genau, also ich finde es schön, wie du halt deinen Gästen immer so Blicke von außen spendierst, die, glaube ich, schon hilfreich sind. Okay, mache ich gerne. Und irgendein Thema, was dich gerade beschäftigt, quält, was so ein Fokusthema sein könnte? Quält würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin im Moment noch sehr in dieser Zielgruppe für FreiberuflerInnen und habe die jetzt seit einem Jahr ungefähr ein bisschen erweitert auf so UnternehmenskundInnen und da habe ich mittlerweile Gefallen dran gefunden und da würde ich gern einfach mehr erreichen und das wäre so ein Thema, was ich ganz spannend fände, ja. Okay, also quasi Zielkundenausweitung, Vertrieb, vielleicht Schlüsselpartner. Okay, alles klar. Gut, dann fangen wir mal vorne an. Also, was ist der Nutzen, den du kreierst? Was schafft dein Unternehmen? Also ich habe zwei Säulen, sag ich mal. Das eine sind eben diese FreiberuflerInnen, die ich schon ganz, ganz gut erreiche. Und für die ist das Ziel, dass sie halt eine eigene Website selbst erstellen und bedienen können. Und da ist das Ziel die Wissensvermittlung. Und es ist immer WordPress, ne? Also WordPress ist ja quasi ein Content-Management-System, ja. Ne? Konkurrenten sind dann vielleicht Jimdo, Wix, wie sie alle heißen. Ja, witzig, dass du das sagst. Jimdo ist ja eine Hamburger Firma auch. Die ja. Kennen die auch, mag die auch. Und ich merke manchmal in so Vorgesprächen, dass die Leute zwar eine Website haben wollen, aber gar nicht die Lust und Zeit haben, WordPress zu lernen, weil WordPress wird ja. Nie fertig. Ne? Da musst du dich eben ja. Mal kümmern. Und dann ist für viele auch besser, viele sind besser beraten, wenn sie so einen Baukasten wie Jimdo nehmen. Und also ich bin selber, WordPress ist mein Kerngebiet, ne? Da berate ich dabei. Aber ich helfe mittlerweile auch manchen dabei, nicht WordPress zu nutzen, weil ich okay. merke, das ist einfach falsch für die. Und ich will denen ja nicht aufschwatzen, dem WordPress, weil das bringt denen ja nichts am Ende, wenn sie es dann doch nicht bedienen können und sich ärgern. Okay, verstanden. Aber das heißt, also der eine Nutzen, den du schaffst, ist Freiberuflern. Frage ich dich gleich nochmal, wieso genau Freiberuflern? Das ist ja eigentlich eher eine steuerrechtliche Kategorie. Ja. Zu helfen, ihre eigene Website zu bauen und du hilfst sogar auszusuchen, mit welchem Content-Management-System. Ja, wobei ehrlicherweise bei Jimdo muss man jetzt nicht so viel helfen. Ja. Das ist in einer halben Stunde oder einer Stunde kann man das eher bei der Auswahl dann so, ne? Dass ich sag, genau, habe ich verstanden. Ja. Okay, und der zweite Nutzen, du hast eben gesagt zwei. Ja, der zweite Nutzen sind die Unternehmer, die ich jetzt noch mehr erreichen will, die haben gar keine Lust oder Zeit zu lernen. Oder Mitarbeiter sind es auch oft in Unternehmen, die wollen so an die Hand genommen werden und sagen, hier Johannes, mach mir doch mal das Backup, bitte mach die Updates. Da bin ich so eine Art externer Team, erweitertes Team, will ich es vielleicht nennen, ne, wo ich als Sparringspartner und Langzeitbegleiter so eine Webseite einfach mitbetreue. Da geht es nicht um Wissensvermittlung, weil die haben die keinen Bock drauf oder keine Zeit für. Da wollen sie einfach Sachen erledigt haben. Ja. Ich glaube, man nennt es Neudeutsch für dich erledigt und mit dir erledigt oder so. Ich kenne die ganzen englischen Begriffe jetzt nicht. Aber also am ersten ist Wissensvermittlung ist alleine zu machen und vielleicht so ein bisschen den anderen erstmal aufgleisen und vielleicht auch so auf ein paar Know-how-Ressourcen hinweisen. Und beim zweiten ist es dabei sein, Hand halten, bisschen motivieren, Qualität sichern. Ja, genau. Und so Sachen, die man halt gerne abgibt, wie eben Updates, Backups, was viele ja auch unterschätzen. Okay, vielleicht fragen wir uns da mal, was muss man dafür können? Also was sind die Kernfähigkeiten, nennen wir das ja in der Geschäftsmodell Canvas? Du hast mir ja auch eine toll ausgefüllte Canvas geschickt, irgendwie super gemacht, Kompliment. Da schreibst du jetzt erklären, erläutern, um die Ecke denken, über den Tellerrand schauen, aus Kundenperspektive denken. Mhm. Und da, wieso ist das jetzt besonders wichtig? Weil also gerade WordPress in den letzten Jahren so gewachsen ist und so komplex geworden, dass viele denken, hey cool, ich mache WordPress, jeder empfiehlt mir das, ich will das auch lernen. Aber es ist nicht so einfach, wie man denkt, ne? Man muss halt doch viel wissen. Du musst wissen, was ist überhaupt ein CMS? Das fängt ja manchmal wirklich bei Null an. Wo man genau, also wenn du jetzt nicht vom Kunden und denken würdest, würdest du jetzt stundenlang einen Vortrag halten, was für ein geiler Typ und wie geil WordPress ist. Und vom Kunden denken heißt dann, dass du versuchst, so viel wie möglich wegzulassen. Ne? Ja, genau. Und zu überlegen, durch geschicktes Fragen, was kannst du alles weglassen, damit es verdaulich ist. Und genau, und welche, genau, wie du sagst, welche Bereiche braucht der Kunde überhaupt von dem ganzen großen Spektrum? Und wie man auch Sachen ohne Code, also ich bin kein Programmierer, ich kriege die meisten Sachen, die auch Kunden wollen, ohne Code hin. Selbst wenn die sagen, ich brauche einen Entwickler, frage ich immer nach und erfahre meistens, die brauchen keinen Entwickler, weil es auch so geht. Das wäre ein Nutzen, ne? Ja. Das hast du beim Nutzen nicht, aber das wäre ein schöner Nutzen. Eine Website, die sehr gut passt und vielleicht auch sehr individuell ist, ohne Coden. Ja. Mhm. Bei Nutzen hast du geschrieben, das passt ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Das wäre mehr Kernfähigkeit. Ich kann komplexe Themen leicht erklären. Ich denke um die Ecke. Ich bin kommunikativ. Ich bin unkompliziert und pragmatisch. Ne? Pragmatisch ist, glaube ich, ziemlich wichtig an der Stelle. Ja. Und ich habe ein Netzwerk und decke damit nahezu alles rund um Webseiten ab. Dieses Netzwerk, da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf gehen. Ich habe dich vorher, bevor wir aufgenommen haben, gefragt, ob du dich selber als Solopreneur verstehst. Das hast du bejaht, hast das irgendwie schön reformuliert so. Ich sehe mich als Unternehmer, als unternehmerisch denkender Mensch, der aber keine Angestellte hat, sondern eher ja, mit Freien. Du hast auch gesagt, du hast eine virtuelle Assistentin. Mhm. Du hast das abgekürzt mit VA, das hatte ich erst nicht verstanden. Sonja. Die hat mich ja auch kontaktiert. Ja, genau. Erzähl doch mal kurz. Liebe Grüße, Sonja. Genau. Also vielleicht erstmal Solopreneur. Das finde ich jetzt auch super spannend daran. Beschreib mal so ein bisschen, wie du zum Solopreneur geworden bist. Das hat so angefangen, dass ich früher heißt wirklich bis vor 2 Jahren, so ein Bauchladentyp war. Ich habe angefangen als Fotograf, ganz früher vor 12 Jahren, 15 Jahren. Dann kamen diese WordPress-Geschichten dazu, dann war ich beim Fernsehen, habe hier und da, also ich habe wirklich 100 Sachen gemacht. Ich war auch vielseitig interessiert, ich fand das alles okay, aber ich habe schon gemerkt, ich war gar nicht so greifbar. Ne? Wenn die Leute gefragt haben, hey, was machst du eigentlich, dachte ich mir, ist doch klar, aber es war niemandem klar, weil ich so viel gemacht habe und halt so ein Allrounder war, der gar keine richtige Wahrnehmung irgendwie hatte in der Masse und bei LinkedIn. Keine Positionierung. So. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich vor 2 oder 2,5 Jahren angefangen mit LinkedIn, weil alle gesagt haben, hey, du musst LinkedIn machen. Und dann habe ich es ausprobiert. Und dadurch kam das alles erst. Dann habe ich erst gemerkt, so, okay, bei LinkedIn über alles zu schreiben, bringt auch nichts. Mhm. Da muss ich quasi einen Fokus finden. Und habe dann halt gedacht, okay, WordPress ist eins meiner Hauptservices. Ich konzentriere mich da drauf und es hat echt super funktioniert nach einer gewissen Anlaufzeit. Und dann habe ich mich da immer mehr reingesteigert und mache jetzt die anderen Sachen nicht mehr. Also ich bin jetzt da zum Spezialisten, würde ich sagen, geworden. Super. Auch in der Wahrnehmung ebenso, ne? Okay, und das ist, glaube ich, auch wirklich ein klassisches Element, dass man zum Experten wird, ne? Wir haben ja mit dem Autoren von Solopreneurship, Ehrenfried Konter-Gromberg, habe ich auch mal einen Ideencouch gemacht. Tun wir in die Shownotes rein, wo ihr nochmal genau lernt, was Solopreneur, was den auszeichnet. Und für mich ist noch so ein anderes Element wichtig, und da würde ich dich jetzt mal mit challengen. Ehrenfried sagt halt, Solo-Selbstständige, bei denen ist es fast immer so, dass sie eine Stunde Lebenszeit gegen eine Stunde Arbeitszeit abrechnen. Also, ja, ne? Und der Solopreneur versucht, seine eigene Lebenszeit abzukoppeln davon, damit er vielleicht auch Geld verdient, während er im Urlaub ist oder so. Wie weit bist du da? Also gibt es schon irgendwas zu kaufen, wo nicht immer direkt Arbeitszeit von dir drin ist? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe das überlegt, so, man könnte ja Kurse machen zum Beispiel. Es gibt einen Podcast, der ist aber eher, den kann man immer hören, auch wenn ich nicht da bin, aber der ist eher so ein Marketing-Methode. Reichweite, ne? Reichweite, ja. Hörbarkeit erweitern und so. Nee, gibt's noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und das wäre das, wo wir vielleicht auch ein bisschen hier dran arbeiten können. Mhm. Ne? Also von Ehrenfried ist ja auch das Zweite. Es gibt auch einen Podcast zu Produkttreppe. Der sagt, die Produkttreppe ist so das typische Marketing-Denkschema, was sehr gut auch für Solopreneure und für Experten klappt. Und da hast du dann auf der untersten Produkttreppe jetzt diesen Podcast und schaffst damit Reichweite. Vielleicht hast du auch noch andere Sachen da. Mhm. Und dann gibt es irgendwie in der Tragschicht, nennt er das, also in der mittleren Bereich gibt es eben zwei verschiedene Angebote, wo du aber noch immer 1:1 eine Stunde von dir verkaufst und dafür eine Stunde in Rechnung stellst. Und das habe ich. Und jetzt wäre die Frage so, gibt es noch eine andere Treppenstufe, baut man die, wo das dann abgekoppelt ist? Ne, das ist auch ein Prozess, von daher, dass du bist ja jetzt 2 Jahre dabei, dass du dich klar positioniert hast, von daher gutes Timing. Ja, witzig, ich habe mich eben mit dieser Treppe auch befasst und das ist die unterste kostenlose, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Newsletter, das hat für mich nicht funktioniert. Ist ja oft so ein Klassiker. Ne? Ich habe eher den Podcast, ich habe bei LinkedIn so ein Audio-Event. Das ist auch kostenlos. Was ist das, ein Audio-Event bei LinkedIn? Das ist LinkedIn Live Audio, heißt es. Da habe ich immer einmal jeden Donnerstag ist so ein wie ein Live-Podcast, ne, wo ich auch erzähle. Und dann können die Leute aber können die Leute rein und Fragen stellen, so wie Clubhouse. Ah ja. War ja mal so ein Hype, ne? Ja, ich erinnere mich. Das ist gar nicht so lange die Pandemie, ja. Pandemie. Aber irgendwie dann doch wahnsinnig lange, ja. Die zweite Stufe würde ich nennen, das sind so, ich habe für so ein paar meiner Schwerpunkte so Pakete, zum Beispiel ein Web-Audit, wo ich sage, hey, ich schaue mir die Website an von vorne, von hinten, also Frontend, Backend und gebe dann so ein 2-3-4-seitiges Feedback und man bespricht es und da habe ich einen Fixpreis für, der liegt je nach Seitengröße so zwischen 300 und 500 Euro. Und danach kommen halt so Workshops und so, die sind aber immer individuell, also ich habe ganz wenig Pakete und ich habe auch bei diesen Freiberufler-Zielgruppen wenig Stundenbasis. Das habe ich auch gelernt, nicht Stunden verkaufen. Und das war auch eine große Veränderung für mich zum Beispiel. Ja, dann glaube ich, bist du auch mittendrin in dieser Transformation. Ne? Also Paketpreise ist, glaube ich, auch schon mal ein gutes Stück, weil man dann da ja auch anfangen kann, seine eigene Leistung zu standardisieren. Du schreibst ja auch hier, dass du ein festes Team hast, wer zum Beispiel dann mit WordPress die Seite dann einrichtest. Also du berätst quasi, du überlegst, was könnte das Richtige sein und dann irgendwann ist eine Art Pflichtenheft entstanden und jemand anders macht's. Ja. So, das ist irgendwie auch ja absolut auf dem Weg. Vertrieb waren wir jetzt gerade schon dabei, ne? Also LinkedIn. Genau, da steht es auch, LinkedIn Live Audio Events, habe ich überlesen, habe ich gelb markiert und trotzdem nicht im Hören, verdammt. Deswegen wahrscheinlich. Ich dachte, dass das mit dem gelb markieren direkt ins Hirn geht, aber jetzt würde ich den anderen Stift benutzen. Webseite mit Fachbeiträgen im Blog, ist das SEO optimiert? Also versuchst du da auf Keywords zu schreiben? Also da muss ich ehrlicherweise sagen, SEO ist bisher gar nicht meine Kernkompetenz. Ich bin da dran und ich habe auch in meinem Team jemanden, der SEO kann und der mir natürlich auch hilft. Es läuft, aber es ist noch nicht fertig, der Prozess. Mm, Okay, interessant. Dann gehen wir da gleich mal rein. Empfehlung von zufriedenen Kunden, Kundinnen und Vorträge auf Konferenzen. Okay, weil du hast ja gesagt, es geht ja irgendwie darum, Kundenansprache, vielleicht mehr in Firmen reinzukommen. Mhm. Also vielleicht vorab würde mir jetzt hier auffallen, so wie ich LinkedIn verstanden habe, aber es kann sein, dass ich überhaupt nicht da auf der Höhe der Zeit bin, aber es ist ein hervorragendes Tool, um schnell Traffic zu bekommen. Ja, also man schreibt was und LinkedIn verteilt das und das eigene Netzwerk, ihr habt gesehen, du hast ja irgendwie 3500 Follower, ne, bei LinkedIn. Ungefähr, ne, oder? Ja, ein bisschen mehr sogar schon. Wow. Aber hart erarbeitet. Hart erarbeitet. Und die sehen das alle und dann passiert was so, ne? Das ja, ist, leider ja nicht, ne? Das sehen ja nicht alle, sondern nur. Genau, das ist dann eben die, so, wie es ausgespielt wird und so. Und wenn du jetzt in SEO gehst, also du würdest jetzt zu Spezialaspekten von WordPress für Leute, da müsste man halt drüber nachdenken, ne? Also was das jetzt sein könnte und wie sehr diese Keywords umkämpft sind. Aber typischerweise, ich erzähle dir mal von unseren Gründungsaktivitäten, ne? Als wir Smart Business Plan vor 8 Jahren in den Markt gebracht haben und uns mit SEO beschäftigt haben, da habe ich dann angefangen, das zu lernen. Da haben wir zum Beispiel gemerkt, Kaffee gründen, ne? Dieses Keyword ist ein wahnsinnig starkes Keyword und es war gar nicht so hart umworben. Und dann haben wir einen Artikel geschrieben, wie man ein Kaffee gründet und was die Gefahren sind und was die Chancen sind und so weiter. Und sind dann auch ganz schnell damit auf die erste Seite gerutscht. Und bis heute ist sowohl bei Smart Business Plan wie auch bei der Gründerplattform Kaffee gründen ein Wort, ein Begriff, wo jeden Monat Hunderte von Menschen zu uns kommen und die Gründerplattform und Smart Business Plan, das sind zwei verschiedene Webseiten, kennenlernen. So, nach sowas sucht man eigentlich. Ja, also Kaffee an sich ist natürlich viel zu stark und würde man auch nicht schaffen, auf die erste Seite zu kommen, aber da kommt man dann schon hin. Also man müsste jetzt im Bereich von WordPress oder von Webseite selber machen oder so Begriffe suchen. Mhm. Dann kann man ja bei Google Analytics gucken, wie viel Traffic da drauf ist und wahrscheinlich braucht man irgendwas, wo über 100 im Monat drauf sind. Naja, und dann so viel wie möglich, ohne dass der Wettbewerb besonders hart ist, weil die Google Authority muss man dann auch erst aufbauen, man braucht dann Links und so weiter, deswegen am Anfang eher so Sachen, wo der Wettbewerb nicht so hart ist. Und dann ist der Vorteil, dass wenn du sowas geschrieben hast, dann bleibt es halt jahrelang da. Während du bei LinkedIn musst du ja jede Woche irgendwie wieder was Neues machen, um wieder Geräusch zu kreieren. Ja. Und das finde ich, deswegen würde ich sagen, LinkedIn ist eigentlich nicht nachhaltig. Ist gut, um erstmal loszuschieben. Aber eigentlich, wenn du den Content, den du auf LinkedIn machst, wenn du den Keyword optimiert in Google als SEO machst, hast du lange was davon. Nicht so schnell, aber lange. Ja, vollkommen richtig. Deswegen, also LinkedIn war wirklich jetzt so seit 2 Jahren ist meine Haupteinnahmequelle und Hauptakquise-Tool. Und weil ich eben gemerkt habe, ey, scheiße, ich bin da abhängig von dem Algorithmus und wenn der nicht mehr funktioniert, ist halt echt ein bisschen doof so, ne? Deswegen hat das jetzt angefangen mit Blogbeiträgen und SEO-Optimierung und so. Und genau wie du sagst, jetzt die Begriffe zu finden, die jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht sind vielleicht auch, ne, ist so das Ziel. Ich bin jetzt zum Beispiel mit WordPress Trainer 1. oder 2. Treffer. Super. Und da gibt es einen anderen Tipp. Das war auch mal in einem Ideencouch-Podcast Philipp Hoppe, ein Online-Marketing-Spezialist, der auf unserer Gründerplattform auch jeden Monat ein 4-teiliges Online-Marketing-Training macht. Irgendwie kann ich das super empfehlen. Der hat mal hier gesagt, der saß auf deinem Stuhl, sagte so, man braucht eigentlich erstmal 10 Kunden, bevor man Online-Marketing machen kann. Mhm. Wieso? Weil man braucht eigentlich die Kundenstimmen. Man muss die Kunden fragen, wieso hast du mich gekauft und was darin ist jetzt gut? Und über die Begriffe, die die benutzen, darüber lernt man eigentlich viel besser, was man wirklich kann. Damals das Beispiel gebracht, dass ich mal Zahnpasta gekauft habe und die Mädels, die das verkauft haben, haben mir erzählt, wie ökologisch das ist und ich habe in dem Moment sofort an was anderes gedacht. Das war ein schönes Glas, es war schön und man konnte mit einem Finger das rausdrücken, musste keinen Deckel abmachen. Und wenn die jetzt 10 Kunden haben und von 10 Kunden sagen 6 Zeitersparnis und schönes Glas, dann könnten die ihr Online-Marketing komplett anders machen. Mhm. Und so, glaube ich, da bist du ja jetzt. Das ist ja der große Vorteil. Du hast ja jetzt ja schon viele Kunden. Mhm. Bei deinem LinkedIn-Profil schreiben die ja teilweise auch darunter, was sie an dir so cool finden. Mhm. Wenn man das jetzt auswertet, dann würdest du Keywords finden. Wie bezeichnen die dich? Bezeichnen die dich als WordPress-Trainer oder was sagen die so? Schauen wir doch mal nach. Ja, könnten wir jetzt machen. Ne? Das wäre jetzt die machen. Fleißarbeit. Und das könnte deine virtuelle Assistentin, da wollten wir ja nochmal drüber reden, gleich mal machen, dass sie das alles mal runterguckt, was sind da für Worte, was wiederholt sich und dann guckt in der Keyword-Analyse WordPress-Coach, WordPress-Sparing-Partner, WordPress-Datensicherung oder whatever. Genau, das nehmen sie alle, Berater auch oder Lehrer, würde ich auch manchmal genannt. Ne? Und dann würde man zu jedem davon einen Artikel schreiben, wo man nicht über sich selber was für ein toller Hecht man ist, sondern ja, was erwartet man von einem WordPress-Lehrer? Wieso ist vielleicht Lehrer wie in der Schule nicht das Richtige? Ja, geht 6 Jahre zum Unterricht und dann ja. Nee, keine Vorratsinformationen, sondern on the job irgendwie und so weiter. Ja, das ist eine super Idee, da diese Feedbacks dafür zu nutzen. Ja. Aber deswegen bin ich da, darauf bin ich gar nicht drauf gekommen. Philipp hat damals, hört ihr den mal an, der ist ein cooler Podcast und er kann auch so schön prägnant formulieren. Er sagte so, ja, die meisten gucken sich so die Kampagnen bei Instagram oder so von Konzernen an. Er sagte, das sind genau die, von denen man überhaupt nicht lernen kann, weil die haben es gar nicht verstanden, sondern die machen eben Image. Mhm. Ne, die wollen, dass es cool ist, sondern lernen von denen, die kein Budget haben, die wenig Geld haben und die verkaufen müssen. Ja, und da war sein größter Tipp, verkauf erstmal 10 Sachen, guck, wie die Leute über dich sprechen und dann bau darauf auf. Ich wiederhole mich. Okay, das wäre so ein bisschen quasi zu deinem Thema, das finde ich so das Einstiegsthema. Und dann lass uns mal drüber nachdenken, wenn du jetzt mehr Firmenkunden haben willst. Wieso willst du mehr Firmenkunden haben? Also was ist daran für dich attraktiv? Also es hat auch bei LinkedIn angefangen. Ich war früher immer so ein Typ, ja okay, Projekte finde ich cool. Die fangen an, laufen, dann hören sie auf und ich kann das nächste machen. Das hatte diesen Bauchladen-Style so. Hauptsache weiter ja, und Sachen ja. abschließen. Und dann hatte ich eben in diesem Live-Audio war ein Teilnehmer dabei, der hat gesagt, hey, also LinkedIn Live-Audio, der meinte, hey Johannes, ich habe einen Kunden, der braucht eigentlich jemand, der ihn so dauerhaft einfach begleitet, die Website betreut, der mal Content reinpflegt, mal ein Update macht und so weiter. Und ich war da wirklich skeptisch, habe gedacht, nee, das passt einfach nicht zu mir. Aber ich hatte irgendwie so einen Impuls, mir das anzuschauen. Habe ich mit dem Kunden gesprochen, war mega nett und dann haben wir gesagt, ich habe ehrlich gesagt auch, hey, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber lass uns ausprobieren. Haben wir dann so 3 Monate Probezeit ausgemacht. Wirklich wie so ein Angestelltenvertrag. Süß. Und ich fand es mega cool, Kunde auch. Wir haben uns da echt gut eingegroovt. Und dann habe ich so Spaß dran gehabt, weil ich da ja einfach langzeitmäßig dabei bin und den ja auch pflegen und beraten kann und so. Und auch merke, okay, wie die Website sich entwickelt und wächst und sowas. Und für mich hatte ich halt einfach ein Grundrauschen, das dann ehrlicherweise wieder über Stunden, weil es so viele verschiedene Sachen sind, die kann ich jetzt nicht, 20 Pakete wäre dann viel zu kompliziert, ne? Da habe ich eine Zeiterfassung, track ich mit, wann ich was, wie viel mache, jeden Monat eine Rechnung. Und das fand ich so angenehm als wie so ein Grundeinkommen, um halt um dieses Projektgeschäft so ein bisschen abzufedern, ne? Und auszugleichen. Also du hast dann keine Akquise, ne? Das ist ja immer das Problem, dass man irgendwie, wenn man zu viel zu tun hat, akquiriert man nicht und hat man zu wenig zu tun, dann hätte man Zeit zum Akquirieren, das dauert dann aber wieder so lange. Das hast du dann nicht so, ne? Das verstehe ich schon, auch auf Stundenbasis. Trotzdem würde ich sagen, würde es sich lohnen, da jetzt mal tiefer reinzugucken, ob man vielleicht doch da ein Produkt zimmert, was jetzt erstmal von der Arbeitszeit unabhängig ist. Ne? Also, und nicht 20 verschiedene Produkte. Und dafür müssten wir jetzt, vielleicht versuchen wir mal ein paar Minuten da reinzugehen. Mhm. Wie viele solche Kunden hast du jetzt? 4. Und wie, sag mal kurz, gibt es irgendwas, was, also wenn man jetzt eine Persona von diesen Kunden bauen würde, was wiederholt sich? Sind die ähnlich groß, ähnliche Branchen, alles total unterschiedlich? Also die Sachen, die sich wiederholen, die sind schon ein Produkt geworden. Es ist halt so Update-Backup-Service. Okay. Das wird wiederum monatlich abgerechnet. Ja. Auf meine Server und so, ne, mit Lizenzen, bla bla bla, alles zusammen. Das ist ein Das okay. ist ein Projekt irgendwie. Aber viele Sachen gehen halt, da gibt es kein Produkt, weil das ist dann mal muss ich irgendwie ein Word-Dokument in das CMS von denen reinpflegen. Das ist so ein bisschen angepasstes WordPress in dem Fall. Also so ein spezielles System. Da ist nicht die Content-Erstellung das Ziel, sondern das einfach da reinfüllen, ganz, ganz blöd gesagt. Ne? Oder mal prüfen, sind denn die paar Plugins aktuell und sowas. Und das sind wirklich so viele Sachen, da ist das Produkt halt WordPress-Spezialist. Ja, also meine These wäre, und wie viele Mitarbeiter haben die Firmen? Die vier. Also die eins ist so ein Verein im Prinzip, die haben ja keine Mitarbeiter, die haben Mitglieder und einen Vorstand. So 20, würde ich sagen. Also Mitglieder sind es ein paar hundert, aber in den wichtigen Posten sind es so 20. Eine Firma ist ein Konzern, der hat hunderte von Mitarbeitern, aber da habe ich eine Ansprechpartnerin, mit der ich halt quasi die Website zusammen mache. Die sind auch weltweit unterwegs und wir betreuen halt die deutsche Seite zusammen. Ist eine IT-Abteilung oder? Nee, Marketing. Marketing, okay, Marketingabteilung. Okay, also das müsste man jetzt, da würde man jetzt genauer reingucken. Ja, und das andere ist so ein Online-Magazin. Mhm. Also wirklich auch nochmal verschiedene. Also noch sehr unterschiedlich. Ja. Trotzdem wäre es jetzt interessant, also könnte man auch vielleicht sogar mal deine virtuelle Assistentin bitten, mit denen mal 5-Minuten-Interviews zu machen, wie die über die Dienstleistung reden. Jetzt nicht über dich, sondern also was das für sie bedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass da das Potenzial wäre, ein Produkt draus zu machen, dass es so ist, dass einer, der denkt mit, dass einer, der erinnert, dass einer, der sorgt dafür, dass ich keine dummen Fehler mache. Da ist einer, der sorgt dafür, dass es aktuell bleibt. Ne, also als Unternehmerin bin ich ja in meiner Firma für alles zuständig und dann auch noch für die Webseite. Und das ist natürlich die ist nie dringend, immer wichtig, aber immer so im Hintergrund. Wenn ich jetzt einen Dienstleister habe, der einmal im Monat mit mir einen Call macht, sagt, ich habe mal drauf geguckt, also ich würde jetzt das und das machen, was toll wäre, wenn wir hier nochmal das Produkt besser beschreiben. Willst du mir das mal eben erzählen? Ich schreibe mit oder so. Ne? Also so einer, der quasi, der mir die Verantwortung da ein bisschen abnimmt, dass ich, der mitdenkt so. Ja. Also irgendwie so ein Website-Care-Paket. Das gut, also lustigerweise haben zwei von denen mir auch so eine schöne Referenz geschrieben, wo fast, als hättest du es gelesen, fast das gleiche drin steht, so eine Rücken frei halten, mitgucken und also mitdenken und halt Arbeit abnehmen und so. Aber weil das halt so vielseitig ist, bin ich zumindest noch auf kein Produkt dafür gekommen. Ja, und genau, und die Meta-Ebene ist aber spannend. Ne? Und da bist du tatsächlich jetzt zu sehr ich sag jetzt mal böse Idiot, also weil du quasi, du denkst, wie unterschiedlich das ist, was du da leistest, aber auf der Metaebene ist es sowas wie Rücken frei halten, mitdenken und die, und das ist das, der Nutzen, ne? Deswegen, dafür ist eigentlich dieses Feld in der Canvas Nutzen, da geht es gar nicht darum, was ich leiste, deswegen ist das Feld Angebot ja ein anderes Feld. Angebot ist das, was mache ich. Nutzen ist das, was passiert bei dem anderen. Und da wäre jetzt, könnte man jetzt, ich übertreibe ein bisschen, aber besser schlafen oder weniger ärgern oder so, ne? Ich habe irgendwie jeden Monat, ich höre jetzt auf, mich darüber zu ärgern, dass meine Webseite nicht aktuell und cool ist, sondern da ist jemand für zuständig, der kriegt jeden Monat eine Mini-Fee und wenn er dann eine größere Baustelle macht, wird nach Stunden abgerechnet. Aber so könntest du das entkoppeln, ne? Ein Call und dann wird immer 2-3 Kleinigkeiten gemacht und mal macht ihr dann mehr und dann gibt es Zusatzstunden oder so. So kannst du dann auch ein bisschen steuern, dass wenn du wenig Aufträge hast, machst du da ein bisschen mehr. Und so bleibt das bei dem. Und diese Nutzenebene wäre auf dessen Seite. Ja. Coole Idee, ja. Ich fange mich an zu wiederholen. Genau, aber so, das ist total typisch. Und deswegen fand ich das auch super, als du dich hier beworben hast für den Couch, weil ich irgendwie dachte, ach, das ist spannend daran, weil alle Unternehmer haben eine Webseite und keiner hat jetzt Bock, sich damit wirklich tief zu beschäftigen. Eigentlich ist uns sogar egal, ob es WordPress ist und so weiter. Wir wollen ja nur, dass sie einigermaßen aktuell ist, dass irgendwann mal die Farben aktualisiert werden, das Look and Feel. Ja, Mhm. Und was ist der Nutzen? Der Nutzen ist, ich möchte eine aktuelle Website, auf die ich ein bisschen stolz bin, so. Und ich möchte nicht selber hinterherlaufen. Genau, ja. Cool. Das andere, was ich damals, als ich deine Bewerbung gesehen habe, sofort an was ich dachte, der Ehrenfried Konter-Gomberg, von dem ich schon eben geredet habe, der hat auch ein anderes Buch geschrieben. Das heißt Zeit der smarten Experten. Und das habe ich mir gekauft, aber ich hatte es nicht gelesen. Es lag wie ein Mahnmal da vorne auf dem Sideboard. Und als ich deinen Canvas sah, dachte ich sofort so, ah, das ist ein smarter Experte. Und Jan, bevor der kommt, musst du es lesen. Das habe ich jetzt gemacht heute Morgen. Freut also, mich, dass ich dir den Druck gemacht habe. Genau. Du hast mir anständig Druck gemacht. Also lesen, großes Wort. Ich habe es durchgeblättert und ein bisschen was rausgesucht. Und ich finde es wirklich wahnsinnig stark. Also es gibt zum Beispiel einen, auf Seite 111 sagt er 5 Expertentypen. Er sagt, es gibt Typen von Experten. Es gibt einen Autoren, der schreibt dauernd Bücher. Es gibt einen Sender, der sendet kontinuierlich, vor allem auf einem Kanal. Also der Influencer YouTube, der Influencer. Es gibt einen Redner, es gibt einen Programmanbieter, der baut ein schlüssiges Lernprogramm auf. Es gibt einen Community-Builder. Und jedem widmet er jetzt so ein Kapitel und beschreibt immer, wie dann für ihn die Produkttreppe aussieht. Also was sind die richtigen Maßnahmen, um erstmal Reichweite zu kriegen, Tragschicht und dann irgendwie richtig Geld verdienen. Und da könnte man jetzt ganz viel irgendwie, ich habe was überlegt, welcher du wohl bist. Was würdest du sagen? Von allem ein bisschen. Ja. Also Sender, fühle ich mich schon so ein bisschen. Community-Builder, naja, durch dieses Live-Audio auch so ein bisschen, ne, weil da sind ja immer Leute, wo man dann ins Gespräch kommt. Und ich bin auch viel in Barcamps und so unterwegs. Aber ich habe jetzt keine Fangruppe um mich gebaut. Diese Community habe ich noch nicht da. Was waren die anderen? Sender? Programmanbieter. Ja. Ja, wobei Programm, was heißt Programm? Lernprogramm, ne? Also. Das ist bei mir sehr individuell noch. Vielleicht ist das wieder das Thema Pakete. Genau. Ich habe jetzt nicht so ein, ich habe jetzt nichts, was du kaufen kannst, wenn ich nicht da bin. So ein Videotraining oder sowas, genau, das gibt es noch nicht. So, und meine These wäre jetzt, dass er sagt jetzt in dem Kapitel und beschreibt die alle und sagt, es ist immer sehr unterschiedlich, hat dann so jeweils so ein paar berühmte und nicht so berühmte Vorbilder, deren Seite man sich dann angucken kann, um sich dann da so reinzudenken. Mhm. Er sagt, das Gefährlichste ist eigentlich, dass man selber das alles durcheinander ist. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste Challenge für dich, das nochmal zu gucken und zu sagen, du kannst natürlich auch 2 sein, aber du kannst nicht 4 sein. Also der, zum Beispiel der Sender, der kontinuierlich sendet auf dem Kanal, der muss natürlich dafür irgendwie Geld kriegen. Ne? Also als Redner oder du hast ja irgendwie in deiner Canvas mit deinem Unternehmensgeist. Können wir gleich noch drüber meckern dann. Werte geschrieben, Ehrlichkeit. Und unter anderem eben gesagt, so, wenn ich Speaker irgendwo bin, dann will ich dafür Geld kriegen und nicht Geld mitbringen. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. So, und das heißt also, wenn man jetzt entscheidet, man ist Sender, dann ist man vielleicht von mir aus Keynote-Speaker und sowas alles, so, dann muss man dann auch sehen, dass das Ertragsmodell dazu passt. Ja, also Keynote-Speaker sehe ich jetzt bei mir nicht, aber ich bin, weil man ab und zu Vorträge macht, ist man vielleicht noch kein Speaker, aber das gehört ja zum Senden auch dazu, ne? Oder auch ein Blog ist ja auch ein Senden und ein Podcast und so. Ja, und ich glaube, die Kunst ist jetzt zu gucken, wenn das auf deiner Produkttreppe ein Reichweitenthema ist, einen Vortrag zu halten oder einen Blog zu schreiben oder so, dann ist es nicht dein Geschäftsmodell. Mhm. Dann kannst du es umsonst weggeben. Aber die Frage ist, was ist dann der Kern deines Geschäftsmodells? Ja, und du bist jetzt Berater, dann könnte man überlegen, wie kann man das skalieren? Wie kannst du quasi dann vielleicht doch ein Programm verkaufen? Das muss ja auch nicht so 10-teilig, ich werde da schon Bock drauf. Ne? Aber dass du mit den Leuten 10 Minuten sprichst und sagst so, okay, sag mir mal genau, wo du stehst. Und dann vielleicht sagst, pass mal auf, guck dir mal 3, 7 und 9 an. Und danach reden wir nochmal. Und damit machst du dann die Akquise einfacher und so. Also ich würde mir irgendwie da jetzt mal genau mal so ein paar Vorbilder angucken, gucken, wer du bist und mich so ein bisschen sortieren und dann den Bauchladen noch mal spitzer machen. Mhm. Ja, Also ich sehe es auch ein bisschen als Wissenstransfer. Und da wiederum gehört ja das Speaken schon dazu. Weil da gebe ich ja, ich erzähle ja nicht irgendeine Geschichte, sondern ich gebe ja auch in einem Vortrag irgendwas weiter an Wissen. Ja. Ja, mit welchem Ziel? Damit die dann Kunden werden eigentlich, ne? Ja, beides. Damit sie erstmal, ich bin ja auch froh, wenn die nach dem Vortrag sagen, hey, ich mache jetzt meine Website doch nicht mit Wix, sondern mit WordPress. Ja. Auch wenn die dann nicht zu mir kommen, weiß ich ja, dass sie besser bedient sind, weil das ist wirklich, davon würde ich wirklich abraten, von diesem. Da bist du dann WordPress-Evangelist, irgendwie, ja, sozusagen, genau. Ne? Ja, so. Nein, das ist vielleicht übertrieben. Ja, aber ein bisschen, genau. Aber freie Software ist ja eher so das Ding, ne? Dass man sagt, ich will nicht so eine Abhängigkeit haben, wie man sie halt von Wix oder so hat. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, in deiner Canvas, pöbelst du so ein bisschen, als Speaker möchte ich bezahlt werden und nicht noch Geld mitbringen. Das ist aktuell ein Thema, das mich sehr stark triggert. Das triggert mich wirklich stark. Erzähl, also du wirst jetzt quasi als Speaker eingeladen, du sollst doch Geld mitbringen. Genau, es gab einen Fall, ich weiß jetzt die Summe nicht mehr genau, ne, aber es ist, glaube ich, auch egal. Da hat einer mich angeschrieben und so, hey, weil ich hatte mich da über mit der Sonja auch, haben wir halt den Veranstalter kontaktiert, so, hey, passt es nicht, diese Geschichten, LinkedIn und WordPress und so, was Johannes, was ich halt erzählen kann. Und dann haben die gemeint, ja klar, irgendwie 8.000 Euro, wäre das okay? Und ich dachte erst so, kommt mir jetzt fast viel vor. Mm. Und dann war es aber wirklich so, dass die das halt haben wollten dafür, dass ich da mein Wissen weitergebe. Und dann dachte ich mir auch, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Und das sind auch dann Konferenzen, wo ja auch nochmal die BesucherInnen ja auch nochmal Geld bezahlen. Das heißt, die Veranstaltung nimmt von beiden Gruppen der Bühne, von beiden Seiten der Bühne, echt viel Geld ein. Und das finde ich halt nicht so richtig fair. Okay, ja, originär das Geschäftsmodell. Nee, mir geht das auch so, vor allem, ich finde es auch, also es passiert mir echt ziemlich oft inzwischen, auch so Zeitschriften, Handelsblatt oder sonst was alles, die irgendwie einem dann so sagen, so, ja, sie sind uns aufgefallen als Wegweisender, Führender, frag mich nicht, ne, schmeicheln anderen tierisch und deswegen würden wir sie unbedingt gerne mal featuren und so. Und dann musst du irgendwie, ich frage dann immer schon nach einer Minute, so, soll ich da Geld für bezahlen oder nicht? Nein, nee, und dann nach in der siebten Minute, ich schicke ihnen mal was und so und irgendwann kommt dann doch raus, dass man Geld bezahlen soll und das es irgendwie macht. Man muss dann irgendein Siegel kaufen oder so, ne? Und genau. So. Und ja. Ja, finde ich wirklich. Also das hat da bin ich irgendwie getriggert mit solchen Sachen, weil mich das so. Ich weiß auch nicht warum, aus was in der Kindheit da passiert ist, aber es ist so. Also wirklich finde ich wirklich schlimm, weil ich mich dann auch. Vielleicht ist ausgenutzt, das Ding. Ich fühle mich dann ausgenutzt. Weil das oft sagen wir. Es wird einem noch, halt ein X für ein U vorgegeben. Wenn die das vorne sagen, ne, also ja. wie bei den 8.000, ne, dann hättest du sofort aufgehört. Also vielen Dank, ne, ich werde nicht 8.000 Euro bezahlen dafür, dass ich irgendwie was euch erzähle. Das aber, kam relativ schnell, war das dann klar. Ja, ja wenn man es nachher weiß, dann kann man es auch darauf ansteuern. Okay, gut, aber also das heißt, in der Expertenrolle Speaker, Redner, willst du halt dafür Geld bekommen und nicht noch Geld mitbringen, weil du Wissens vermittelt, weil das dein ehrliches Anliegen ist. Genau, das ehrlicherweise schwankt manchmal so ein bisschen, ne, dass ich auch sage, okay, wenn das jetzt wirklich eine coole Zielgruppe ist und eine Konferenz, wo halt Leute sind, die, wo das mir auch wichtig wäre, dass die dieses Wissen kriegen, würde ich es zumindest mittlerweile teilweise kostenlos machen, je nachdem wer und wie nett die fragen und wie ich gerade an dem Tag darauf bin auch. Aber ich würde kein Geld mitbringen. Das finde ich einfach ein No-Go. Das mache ich nicht. Verstehe. Gut, okay. Also ich glaube, dass sowas, wie du das jetzt aufbaust, also als Solopreneur den Nutzen schaffen, dass andere Leute eine gute, günstige, zeitgemäße Website haben, es wird es immer mehr geben. Ich glaube, dieses Expertentum wächst. Deswegen interessiert mich das auch, das Thema. Auf der Gründerplattform propagieren wir das auch sehr und versuchen immer spitzer irgendwie für jedes Geschäftsprofil zu sagen, so, was brauchst du denn dafür, was ist denn dann die beste Rechtsform, was ist die beste Website, vielleicht beste Website-Anbieter auch tatsächlich, ne? Damit befassen wir uns auch. Das gibt es übrigens nicht, finde ich. Ne? Also es gibt nicht denn, auch wenn ich im WordPress-Kosmos bin, aber Deswegen ist WordPress nicht für alle passend. Kommt schon auch sehr darauf an, was will ich investieren an Zeit oder an Geld oder an, was ist auch das Ziel von der Website. Ne? Da muss man viel bedenken und da ist nicht WordPress, passt nicht für alle. Ja, vielleicht können wir ja mal so einen Konfigurator zusammenbasteln, weil die Leute fragen uns das und wir hatten mal eine Partnerschaft mit Jimdo, weil das für viele sehr schön einfach ist und die irgendwie, Jimdo das ja auch anbietet, dass man das erstmal kostenlos macht, dann konnten unsere Leute das kostenlos kriegen, kriegt nur ein bisschen Beratung von denen. Ich mag die auch, die Jimdos. Genau, so jetzt haben wir das nicht mehr, eigentlich wollen wir eher so einen Konfigurator machen, da brauchen wir eigentlich einen Experten, der uns sagt, was sind die richtigen Fragen, da können ja, wir mal drüber reden. Genau, so, aber diese Welt, dass also dass unsere Wirtschaftswelt immer arbeitsteiliger wird und deswegen immer mehr Experten braucht, das sieht man ja auch in Ökonomien wie USA, da ist der Expertengrad viel höher, viel mehr. Das hat die Politik in Deutschland versteht so langsam, ne, dass Arbeitsplätze schaffen zwar schön ist, aber in der Ökonomie irgendwie eine Branchen und Industrien dazu zu verhelfen, fortschrittlich zu sein und vorne zu sein, ist irgendwie eigentlich noch viel wichtiger. Und dafür braucht man halt Experten und viele stellen sich als Solopreneure auf. Und du bist da auf einem super Weg, sehr eindrucksvoll. Danke. Und von daher möchte ich jetzt noch von dir lernen, wie du mit virtuellen Assistenten, wie du bist auf die Idee gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen, virtuellen Assistenten, erklär mal erstmal, was es ist. Also ich kann dir nur erklären, wie ich es wahrnehme, ne? Und ich finde dieser Begriff virtuelle Assistenz ein bisschen schräg, weil meine virtuelle Assistentin ist sehr echt, nur halt nicht da, wo ich bin, sondern bei sich in ihrem Büro oder Homeoffice. Sonja. Sonja Schüttler. In Deutschland? Oder Sonja Schüttler. In Deutschland, wir haben uns noch nie gesehen, außer jetzt so im Video natürlich, aber noch nie in echt getroffen. Wir besprechen halt immer wieder per E-Mail oder ist ihr völlig egal. Ich kann mir das aussuchen, ob wir telefonieren oder mailen oder Signal oder was auch immer machen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ach so, genau, weil eine Kollegin von mir das hatte und davon geschwärmt hat und ich einfach neugierig bin und Sachen gerne ausprobiere, die mir vielleicht helfen oder die mich irgendwie weiterbringen oder die mich, ist ja auch immer wieder ein Blick dann von ihr, von außen und so. Und ganz ehrlich gesagt, war auch ein Nebengedanke, die Wirkung zu testen. Ja. Bei Leuten, die mich halt kontaktieren, wenn sie erstmal mit der Sonja sprechen und nicht gleich mit mir und so, kommt es gut oder ist es eher albern? Wusste ich einfach nicht am Anfang. Und ist, glaube ich, auch nicht, habe noch nicht die klare Antwort. Manche finden es auch ein bisschen albern wahrscheinlich, weil ich ja ein Ein-Mann-Betrieb bin, sozusagen, ne, auf der anderen Seite. Ich finde es überhaupt nicht albern. Ich finde es total eindrucksvoll. Ich glaube, dass da sich viele eine Scheibe von abschneiden können, inklusive meiner Person. Ich rede nämlich schon seit Jahren drüber, aber mach's nicht. Ja, mach's. Ich habe damals bei Tim Ferriss, ne, Timothy Ferriss, die 4-Stunden-Woche. Kenne ich auch. Da habe ich zum ersten Mal irgendwie gelesen. Er hat ja richtig 10 Seiten. Der macht es natürlich dann auch gleich so, ich sag das mal ein bisschen überzogen mit unter Indien. Macht er es nicht. Ne? Also gleich eine indische und so weiter. Was bei Englisch vielleicht auch nahe liegt. So, aber ich glaube, worum es ja eigentlich geht, ist, dass man überlegt, worin bin ich gut und worin bin ich nicht so gut. Ja. So, und dass man dann Assistenten, die eben nicht im Büro sind, sondern irgendwo sind, die irgendwie sich auf irgendwas spezialisieren, vielleicht, ne? Entweder einer, der irgendwie vieles Organisatorisches kann und oder man hat 2 oder 3, die verschiedene Sachen. Darum geht's ja. Mhm. Und dass man dann irgendwie einmal die Woche, so wie wir eben gesagt haben, einmal im Monat 1 Stunde über Website reden. Einmal die Woche blockt man sich und sagt so, 1 Stunde rede ich jetzt mit meinem Assistenten, mit meiner Assistentin und überleg, was sind die Orga-Themen der nächsten Woche? Mhm. Was kannst du mir da vorbereiten? Was kannst du übernehmen? Und dann kann man ganz viele To-Dos durchstreichen. Ja. Das ist es doch. Und jetzt zum Beispiel auch so Podcast, ne? Ich finde das mega spannend. Ich habe jetzt selbst dann angefangen, aber ich habe keine Lust auf Schnitt und sowas. Ja. Und das kann die auch, das macht die super. Macht jetzt noch den Ton noch mal ein bisschen, dass es ein bisschen einheitlicher ist, ein bisschen Hall weg. Lädt es dann hoch und dann ist es halt online. Und ich muss nur, Anführungszeichen, nur aufnehmen. Genau. Und so. So läuft das hier auch, nur dass es dann irgendwie meine tollen Festangestellten machen. Ja. Erik, Gesa und so weiter. Liebe Grüße. Genau. So, und aber nicht jeder will sich das ans Bein hängen. Und die machen natürlich hauptsächlich auch was anderes. Die machen dann eine Stunde die Woche Podcast. Und das geht halt, weil die was anderes machen. Und wenn man das jetzt nicht hat, dann ist das, glaube ich, eine super Möglichkeit. Also, und es ist, glaube ich, ein totales Kennzeichen, um vom Solo zum Solopreneur zu werden, unternehmerisch zu denken, was kann ich am besten, was können andere besser, was ist deren Stundenlohn. Ja, spannend. Ja, das ist auch noch ein schöner Nebeneffekt, zumindest ist das das Modell, was wir jetzt haben, dass sie einen Stundensatz hat, aber ich kein Abo abschließe. Das heißt, manchmal ist es halt viel, dann ist es natürlich teurer. Und wenn ich mal sage, ich habe jetzt mal einen Monat einfach, keine Ahnung, kein Geld oder was, dann macht sie halt mal einen Monat lang nichts und dann zahle ich auch nichts. Also ich habe da bin da unverbindlicher. Und das fand ich sehr angenehm am Anfang. Ja. Ich kann mit ihr ja auch mal einen Podcast machen. Na klar, wie sie quasi das Produkt so baut, dass es unabhängig von ihrer Arbeitszeit ist. Gut, okay, Johannes, herzlichen Dank. Ich habe viel, viel gelernt. Danke, ich auch. So soll es sein. Jetzt hatten wir noch ein Nachgespräch, Johannes und ich, und uns ist noch was Cooles eingefallen. Demnächst geht das ja los, dass die Zügel angezogen werden zum Thema Barrierefreiheit von Webseiten. Also, dass sie irgendwie auch für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel Sehbehinderungen und so weiter, besser geeignet sind. Und dann haben wir gerade so rumgesponnen, wie man ein Produkt machen könnte. Und dann dachten wir, das müssen wir jetzt auch noch, das dürfen wir nicht verheimlichen. Erzähl mal kurz, Johannes, was du da denkst. Also, witzigerweise habe ich das Thema digitale Barrierefreiheit schon lang auf dem Schirm und auch schon viele Vorträge dazu gemacht und auch Blogs geschrieben. Allerdings woanders, nicht bei mir selber. Ja, Fehler. Ja, ich dachte an den Link, den ich dann kriege und an die. Auch das wichtig, ist cooler, auch wäre woanders, weißt du, weil wichtig, ich dir meine auch Expertise okay, zeige. Ich ziehe meine Rede ein paar Tage, ist auch wichtig. Vielleicht stimmt es auch. Aber nicht. Jetzt solltest du den Blog selber bei dir schreiben. Ja. Jetzt, und ich war gestern auf so einer Digitalkonferenz vom Rheinbeck Verlag, weil der Rheinbeck Verlag ist Medienpartner von meinem Podcast und da reden wir oft drüber. Und in der Konferenz ging es um digitale Barrierefreiheit und da waren halt ganz viele ExpertInnen auch und wir haben alle uns ausgetauscht. Und deswegen bin ich da voll bei dir und finde das Thema auch super wichtig. Ich persönlich für mich jetzt als Johannes würde da eher den Schwerpunkt in die gesellschaftliche Notwendigkeit legen. Ne, warum ist es eben nicht nur in ganz fetten Anführungszeichen für Menschen mit Behinderung relevant, sondern für uns alle? Ja. Ne, banales Beispiel, du hast ja irgendwie einen Gips im Arm und kannst dein Mobilfunkgerät nicht so gut bedienen, wobei das dann auch eine Behinderung ist. Aber stell dir vor, du warst einkaufen, hast irgendwie volle Taschen. Zu viel, ja, ist bei mir immer. Zu viele Taschen, ja. Willst trotzdem irgendwie dein Smartphone bedienen und das geht halt auch nur, wenn es responsiv und damit barrierefrei ist. Oder du willst irgendwie einen Artikel lesen, einen Blogbeitrag von irgendwem anders oder ein Magazin. Ich bin bei dir. Ich würde jetzt nur noch mal kurz in die Produktentwicklung reingehen. Für mich wäre das jetzt, also ich finde es auch total wichtig gesellschaftlich und trotzdem bin ich jetzt gerade dabei, wir sind jetzt hier in der Geschäftsmodellshow. Ja. Wie könnte das Geschäftsmodell aussehen? Und da würde ich halt sagen, das ist eine super Chance zu entkoppeln, Arbeitszeit und Rechnung schreiben und sagen so, ein Produkt könnte so sein, dass es eben zum Beispiel ein kurzes Einführungsgespräch gibt, wo du aber vorher schon einmal auf der Webseite von denen guckst und dann hast du eine Checkliste, wo du sagst so, was geht auf keinen Fall und was wäre, ne? Und dann gibt es vielleicht irgendwie noch ein kleines Online, wo du das nochmal sensibilisierst, wenn die es in ihrem eigenen Unternehmen Sensibilität beim Chef oder bei der Marketingabteilung oder bei der Vertriebsabteilung oder. Also dann nochmal reindenken, mit zwei, drei Kunden das ausprobieren und dann es zu standardisieren und den Leuten das Gefühl zu geben, du zahlst hier den Betrag X und dafür kümmere ich mich darum. Barrierefrei Audit. Ja, genau. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu konzernig. Für Konzerne wird es vielleicht funktionieren, aber für Mittelständler ist Audit, oh. Echt? Keine Ahnung, aber musst du mal andere fragen. Aber ich finde, ja. Wie willst du es nennen? Analyse einfach? Check. Check. Barrierefreiheit, check. So, für mich würde wichtig sein, so zu wissen, dass du pragmatisch bist und dass du jetzt das nicht nimmst, um mich irgendwie einzuseifen mit irgendwie, ne, sondern wie kann man mit wenig Aufwand viel erreichen? Mhm. So, das wäre mir wichtig. Ne, ich will jetzt nicht der Barrierefreiheit Star werden, aber ich will meiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Mhm. So. Und du musst ja auch, ne, ab 2025. Muss ich auch, aber ich will es auch. Du willst auch, das und freut eigentlich mich. Sogar, ja. Deswegen müsste man eigentlich sogar sagen, lass uns sehen, dass wir es im Herbst machen, bevor die anderen bevor die anderen es machen. Weil wenn wir es sowieso machen, machen wir es doch lieber, bevor der Riesenrun losgeht. Ich habe morgen SEO-Beratung mit meinem Kollegen, dann machen wir es gleich. Geht los. Auf geht's. Alter, wenn der Podcast rauskommt, ist die Seite da. Okay. Bisschen Druck machen. Dankeschön. Cool, danke dir. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.